zwischen London oder Rio fährst du schon fast blind, aber ohne Navi weißt du nicht, wo Stein und Zirn drauf sind. Dein Sushi kommt aus Tokio, die Trüffel aus Paris, aber kennst du auch in Bischofsheim das Schnitzel? Abstand, beste Bratwurst, die ich kenn, gibt's an der B8 kurz hinter Langenzenn. Du bist zu Haus in New York City, aber fremd in Büchenbach. Und wo gibt's den besten Döner, den du je gegessen? Schon gar nicht in Shanghai, den kriegst du in Aurach, doch da fährst du glatt vorbei. Die Kellner aller Nobelschuppen in Beverly Hills wissen ganz genau, wie du dein Bœuf-Stroganoff willst. Doch die mit Abstand beste Bratwurst, die ich kenn, gibt's an der B8 kurz hinter der Baggersee in Karlstein ist dir total unbekannt. Und du hast keine Ahnung, was dir da entgeht, obwohl direkt nebenan eine geile Pommesbude steht. Deine Cocktails aus Manhattan kannst du dir in die Haare schmieren. Denn in Pfalzbronn und Puschendorf gibt's frisch gezapftes Bier. Und die mit Abstand beste Bratwurst, die ich kenn, gibt's an der B8 kurz hinter Langenzenn. Und die mit Abstand beste Bratwurst, die ich kenn, beste Bratwurst, die ich kenn, gibt's an der B8 kurz hinter Langenzenn. Die mit